Besteuerung der Familien. Das deutsche Steuerrecht kennt das Ehegattensplitting. Das heißt, Ehegatten werden auf Wunsch zusammen veranlagt und die Steuer wird so ermittelt, als hätten beide jeweils das gleiche Einkommen erhalten. Dies senkt die Steuerbelastung. Das Ehegattensplitting wurde immer wieder mit der Begründung bekämpft, dass es die Hausfrauenehe begünstige. Tatsächlich begünstigt es die Fälle, in denen das Einkommen der Partner sehr unterschiedlich ist. Meist sind das Paare mit Kindern. Zumindest in der heutigen Lebenswirklichkeit üben die Frauen durchweg eine Vollzeittätigkeit aus, solange sie noch kinderlos sind. Und solange sind sie durch das Ehegattensplitting auch nicht wesentlich begünstigt. Neben der Begünstigung der Hausfrauenehe stößt der Umstand auf Missfallen, dass der Splitting-Vorteil mit der Steuerprogression steigt. Das ist die systemimmanente Kehrseite des progressiven Steuertarifs. Die mit dem Einkommen steigende Entlastungswirkung war auch stets der Haupteinwand gegen steuerliche Kinderfreibeträge, weil doch dem Staat jedes Kind unabhängig vom Einkommen der Eltern gleich viel wert sein sollte. Es gab mehrfach politische Anläufe, die Freibeträge zugunsten des Kindergeldes ganz abzuschaffen. Das scheiterte mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. November 1998, wonach die Freibeträge für den Steuerpflichtigen und seinen Ehepartner, wie auch die Freibeträge für die Kinder, mindestens das soziale Existenzminimum abdecken müssen. Den Ausweg zur Gleichschaltung mittels Kindergeld fand man, indem man das einkommensunabhängige Kindergeld so hoch ansetzte, dass es für 95% der Bevölkerung günstiger ist als der Freibetrag. Für 2010 bedeutet das beispielsweise, dass der Freibetrag für das erste und zweite Kind erst bei einem Grenzsteuersatz von 31,5% Wirkung entfaltet. Eine Familie mit zwei Kindern hat bis zu einem Monatseinkommen von 3.600 Euro überhaupt keine Steuerbelastung, wenn man das Kindergeld mit der entrichteten Steuer aufrechnet. Das Gesamtsystem aus Kindergeld, Ehegattensplitting, Kinderfreibeträgen und Elterngeld wird Familienlastenausgleich genannt. Das System ist mit rund 64 Milliarden Euro pro Jahr ungemein teuer. Es wurde in den letzten 45 Jahren immer teurer, ohne dass die Nettoreproduktionsrate günstig beeinflusst werden konnte. Im Gegenteil. Bei unveränderter Geburtenrate hat der Unterschichtanteil an den Geburten deutlich zugenommen. Als Gesamtsystem, gemessen an der Zahl der Geburten und der Qualität der sozioökonomischen Struktur, ist der deutsche Familienlastenausgleich ein krasser Misserfolg. Kosten für ein Kind entstehen auf drei Ebenen. Es sind dies erstens die unmittelbaren Ausgaben für Ernährung, Kleidung und Unterkunft. Diese halten sich in überschaubarem Rahmen und können, wie die Statistik der Verbrauchsausgaben zeigt, bereits weitgehend durch das Kindergeld abgedeckt werden. Bei der Grundsicherung verbleiben sogar freie Überschüsse, die die Transferempfänger anderweitig verwenden können. Zweitens, der Verdienstausfall, der dadurch entsteht, dass ein Ehepartner bezahlte Arbeit zumindest teilweise aufgibt oder einschränkt. Hier sind die Opportunitätskosten am niedrigsten für den arbeitslosen Transferempfänger. Bei Berufstätigen steigen sie mit der Höhe des Einkommens, auf das man zugunsten von Kindern teilweise verzichtet. Insofern ist es richtig, dass das Elterngeld auch von der Höhe des vorherigen Arbeitseinkommens abhängt. Drittens, die Kosten, die dadurch entstehen, dass die Kinder am Lebensstandard der Eltern teilnehmen. Jeder, der seine Familie ab und zu ins Restaurant ausführt oder mit Kindern in den Skiurlaub fährt, weiß, was gemeint ist. Auch das Einfamilienhaus fällt mit Kindern größer aus. Die Positionen 2 und 3 können durch ein einkommensunabhängiges Kindergeld selbstverständlich nicht ausgeglichen werden. Das wäre erstens unbezahlbar und würde zweitens bei Transferempfängern und Menschen mit niedrigem Einkommen zu Fehllenkungen führen. Während das deutsche System des Familienlastenausgleichs vorwiegend auf Umverteilung zielt, haben beim französischen System bevölkerungspolitische Aspekte ein höheres Gewicht. Kindergeld für das erste Kind gibt es dort gar nicht. Für das zweite Kind ist es deutlich niedriger als bei uns. Dafür gibt es ein Familiensplitting und das ist so angelegt, dass die Steuerbelastung mit der Zahl der Kinder sinkt. Das französische Familiensplitting ist sozial nicht gerecht, aber funktional wirksam, und zwar im doppelten Sinne. In Frankreich stieg die Zahl der Kinder, insbesondere der dritten und vierten, und es stieg die Zahl der Kinder aus den höheren Schichten. Solch ein System lässt sich nahezu beliebig kalibrieren, je nachdem, welches Gewicht im Splitting man dem ersten, zweiten und weiteren Kindern zuweist. Einem Übermaß an Umverteilung bei ganz hohen Einkommen könnte man durch Kappungsgrenzen begegnen. Will man solch eine Systemumstellung aufkommensneutral gestalten, bedeutet dies, dass die Steuerbelastung von Kinderlosen relativ steigt. Aber auch dies kann ein sinnvoller Steuerungseffekt sein. Ein Familiensplitting wäre zwar geeignet, einen wesentlichen Mangel des einkommensunabhängigen Kindergeldes zu beseitigen, nämlich die mangelhaften Lenkungs- und Anreizwirkungen im Bereich höherer Einkommens- und Bildungsschichten. Gegen eine weitere wesentliche Ursache der Kinderarmut dieser Schichten kann es aber nichts ausrichten. Das erste Kind kommt, wenn überhaupt, erst spät. Und infolgedessen ist die Gesamtzahl der Kinder bei Menschen mit hohem Bildungsstand gering. Es ist viel die Rede von der Rush-Hour des Lebens. Studium, Einstieg ins Arbeitsleben, Partnersuche, das erste Kind. Alles soll bis zur Vollendung des 30., spätestens des 35. Lebensjahres vollbracht sein. Dabei lässt sich die Familiengründung noch am ehesten aufschieben. Es kann ja auch ein Jahr später sein, meinen viele, aber oft ist es schließlich doch zu spät, und wenn es dennoch klappt, bleibt es bei einem oder zwei Kindern. Möglicherweise könnte hier ein fühlbarer Anreiz, quasi mit Fristsetzung, helfen. Es könnte beispielsweise bei abgeschlossenem Studium für jedes Kind, das vor Vollendung des 30. Lebensjahres der Mutter geboren wird, eine staatliche Prämie von 50.000 Euro ausgesetzt werden. Man könnte diese Altersgrenze auch für das erste, zweite und dritte Kind variieren. Mit der Prämie für zwei Kinder hätten die jungen Eltern beispielsweise das notwendige Eigenkapital für Wohneigentum. Eine Prämie wäre gar nicht mal teurer als das heutige Kindergeld. Das kostet nämlich, über 25 Jahre gezahlt, pro Kind 55.500 Euro. Die immer spätere Geburt des ersten Kindes, gerade bei den Frauen mit hohem Bildungsstand, ist ein wesentlicher Grund für die Kinderarmut dieser Gruppe. Eine Prämie könnte helfen und einen Vorzieh- und Anstoßeffekt auslösen. Erfahrungsgemäß gibt es weitere Kinder, wenn mit dem ersten Kind in nicht zu späten Jahren der Bann gebrochen ist. Die Prämie, und das wird die politische Klippe sein, dürfte allerdings nur selektiv eingesetzt werden, nämlich für jene Gruppen, bei denen eine höhere Fruchtbarkeit zur Verbesserung der sozioökonomischen Qualität der Geburtenstruktur besonders erwünscht ist. Nichts ist unabänderlich. Die beschriebenen Ansatzpunkte haben gezeigt, dass es durchaus Instrumente gibt, deren beherzter Einsatz sowohl die Geburtenraten insgesamt erhöhen als auch die Struktur der Geburten verbessern könnte. Frankreich und die Vereinigten Staaten sind zwei Beispiele für große Länder unseres Entwicklungsstandes, in denen die Geburtenzahl nahe an die Bestandserhaltung heranreicht. Es ist bezeichnend, dass beide Länder über wesentlich bessere statistische Unterlagen verfügen als wir. Die Wege, die diese beiden Länder eingeschlagen haben, um den Problemen beizukommen, sind ganz unterschiedlich. Die USA haben keine Familienpolitik in unserem Sinne, aber sie haben auch keine Immigration in die Transfersysteme. Damit haben ihre Migranten eine andere Qualität. Auch sind die Unterschiede in der Geburtenhäufigkeit nach Bildungsstand nicht so ausgeprägt. Frankreich hat wie Deutschland ein Problem mit Migranten muslimischer Herkunft. Aber in Frankreich ist die Geburtenrate deutlich höher als in Deutschland und dort tragen die gebildeten Schichten auch deutlich mehr dazu bei. Die Handlungsnotwendigkeit gibt es. Die Instrumente sind da. Werden wir etwas tun? Man darf gespannt sein.